Ich sitze jetzt mit Karina Koretzki, einer feministischen Wissenschaftlerin noch aus Hamburg, zusammen, um ja das große Feld der feministischen Geschichtsschreibung ein wenig zu erörtern. Mein Anlass war, dass ich einen Nachruf auf Shulamit Firestone gelesen habe von Susan Faludi und es eine sehr harte Geschichte fand. Die war ja Ende der 60er, Anfang der 70er. Ja, eine radikale Vordenkerin in feministischer Theorie, hat Gruppen gegründet, noch und nöcher, und wurde dann aber selbst aus den Gruppen ausgeschlossen und hat sich selbst auch vom Feminismus abgewandt, weil sie so enttäuscht war und auch frustriert. Und ich fand es so erstaunlich, dass man so wenig von dieser Geschichte mitkriegt, dass so wenig sozusagen weitergetragen wird, und ich mich gefragt habe, wie funktioniert eigentlich feministische Geschichtsschreibung? Also was ist wert, weiter transportiert zu werden? Oder warum wird nur so wenig weitergetragen? Hm. Also würde ich vielleicht erstmal so, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr umfassend, aber vielleicht kommen wir so ins Gespräch, wie funktioniert eine feministische Geschichtsschreibung? Puh. Also ich würde sagen, erstmal brüchig. Also es gibt eigentlich keine, es gibt nicht die feministische Geschichtsschreibung. Es gibt eigentlich immer nur ein Reden darüber, glaube ich, warum es so schwierig ist, sowas zu betreiben überhaupt. Und man könnte da, glaube ich, auf der einen Seite so über Institutionen reden und wo irgendwie was weitergetragen wird, also Archive und solche Dinge und wie das dann sozusagen an der Uni funktioniert, dass eine Professorin Schülerinnen hat und dann wird eine Schule gebildet und dann gibt man irgendwie so ein Wissen weiter und so. Aber ich glaube, dazu kann ich eine Fußnote sagen. Ich habe neulich jemanden getroffen, der erzählt hat, dass er sich gerade bemüht, eine Geschichte der zweiten Frauenbewegung in Deutschland zu schreiben und festgestellt hat, dass es da gar nicht so viel gäbe. Also so Leute, die jetzt auf so eine, so ganz, also jetzt nicht sozusagen politisch, sondern mit so einem klassischen Historikerinnen-Gestus, ne, da rangehen und dann erstmal halt sammeln, ja, und irgendwie Flugblätter und reden und Interviews mit Leuten machen und sowas in der Art. Ne, könnte man sich ja eigentlich denken, ist ja dankbares Feld, warum haben das nicht schon zigtausend Historikerinnen und so weiter beackert? Ist aber wohl nicht der Fall. Passiert nicht. Aber es verwundert ja, weil es doch hier und da ja noch Frauen-Lesben-Archive gibt, die auch von Frauen sozusagen am Leben erhalten werden, die damals Teil der zweiten Frauenbewegung waren. Ja. Warum ist es trotzdem so schwierig? Also haben die nur sehr spezielle Sachen gesammelt? Aber vielleicht führt das jetzt auch schon so weit weg. Ich weiß oder es, so. Ich frage mich das auch. Also ich kann es auf so einer individuellen Ebene gar nicht so richtig sagen. Also ich habe mich mal gefragt, warum es zum Beispiel in der feministischen Theorie so ist, dass da sozusagen immer ein so ein Theorieparadigma das nächste ablöst und dass es immer so ist, dass sozusagen da kommt so ein neues Ding in der feministischen Theorie, sagen wir, also oder das Paradebeispiel ist dann die Dekonstruktionsgeschichte Anfang der 90er Jahre. Und alles, was davor war, ist vergessen und verschwunden. Und wenn man dann in so Bücher reinguckt, die ab dieser Wende passiert sind, dann gibt es einfach bestimmte Sachen gar nicht. Also selbst die Frauen, die das dann machen, haben das überhaupt nicht mehr im Kopf. Also das ist einfach, wie es verschwunden. Es gibt keine Schulenbildung des Gleichheitsfeminismus, außer da ist irgendwo noch mal eine Professorin übrig geblieben, wo man dann weiß, ach, die unterrichtet noch oder sowas. Und dann, die hat doch geschrieben mal in den 80er Jahren dieses Buch oder sowas. Mhm. Aber das ist mehr so eine Reminiszenz und nichts, was irgendwie sozusagen noch da ist, also nicht wie irgendwie Marxismus, wo in irgendeiner Strömung, also mal was passiert ist und jemand schreibt dann immer noch, also es bilden sich immer noch Arbeitskreise, die ganze Traktate zu dieser einen Geschichte oder dieser einen Kapitalinterpretation oder sonst irgendwas schreiben, und so ist das nicht, sondern es ist wie als wäre das Gedächtnis dauernd ausgelöscht. Und aber was könnte ein Grund dafür sein? Also weil ja zum Beispiel, ich würde erst annehmen, diesen Theoretikern ja auch irgendwie klar ist, dass sozusagen, dass sie die Möglichkeit haben zu forschen und zu lernen, ja auch eine Geschichte hat, dass sie überhaupt da stehen ja. können. Dass es ja auch irgendwie auf Kämpfe zurückgeht und auf bestimmte andere Frauen, die Sachen geschrieben haben. Warum findet da keine Bezugnahme statt oder warum wird das dann wieder über Bord geworfen oder so ausgeblendet dann? Also die Vermutung, die ich dazu habe, ist, dass es nicht daran liegt, dass die Frauen, die das machen, dass wir einfach zu doof sind oder zu unaufmerksam oder nicht genug Sachen wissen oder dass die Archive zu klein sind. Also die sind natürlich immer zu klein, das könnte immer mehr Geld geben, aber sondern dass es was sozusagen mit dem Gegenstand zu tun hat, mit dem sich der Feminismus immer wieder neu beschäftigen muss. Und dieses und dass es was mit dem Gegenstand zu tun hat gegenüber, also und den Verhältnissen, dem Geschlechterverhältnis gegenüber dem wir uns positionieren, dass das uns sozusagen so eine Art permanent Wiederholung aufzwingt. Und also ich kann das ein bisschen ausführen. Wir, vor ein paar Wochen waren Redakteurinnen von der feministischen Leipziger Zeitschrift Outside the Box in Hamburg zu Besuch, ne? Und wir hatten an einem Nachmittag eine lange Diskussion um die sich um alles Mögliche drehte und dann rauslief auf die Frage, also eigentlich auf das Kernanliegen von Outside the Box, nämlich das Zusammenbringen von Gesellschaftskritik und feministischer Kritik. Und da war die Frage, ja, wie kann man das anstellen? Also wie kann man sozusagen den Feminismus als selbstverständlichen Teil hineinschreiben? Also wie geht das? Und ich dachte, je länger wir diskutiert haben, dass die Frage vielleicht umgekehrt lauten musste, wieso fällt er dauernd raus? Also wieso fällt was auseinander, permanent und immer wieder neu? Und wieso kommen wir uns als Feministinnen, also das feministische Wir, wieso kommen wir uns immer so wieder so vor, als würden wir dauernd die gleichen Dinge wiederholen und neu machen und sowas, ja? Und wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht daran liegt, dass wir noch nicht die richtigen Kategorien gefunden haben und noch nicht die richtige Sprache, also dass irgendetwas noch nicht passiert ist, sondern wenn wir davon ausgehen, dass sozusagen irgendetwas immer wieder passiert, dann, glaube ich, stellt sich die Frage nochmal anders und dann kommt man vielleicht auf dieses Problem, dass es gibt keine feministische Geschichte und nicht nur keine feministische Geschichtsschreibung, weil vielleicht ist sogar viel geschrieben, das kann ja auch sein, ja. Aber es gibt das Gefühl nicht, dass es sozusagen hier irgendwie eine Linie gibt, einer Tradition, in die man sich irgendwie reinstellen kann und wo wir dann selbstverständlich sagen können, auf diesen Schultern stehen wir und da beziehen wir irgendein Selbstbewusstsein und irgendeine Kraft raus, sowas, ne? Und das passiert nicht. Und ich glaube, dass es etwas mit der Verfasstheit des Gegenstandes zu tun hat, weshalb wir immer wieder... Mit Gegenstand meinst du das Geschlechterverhältnis? Genau, oder genau. Also die feministische Politik daraufhin? Beides, also beides. Die feministische Politik, die sich gegenüber sozusagen einem Geschlechterverhältnis, das auf der einen Seite sozusagen immer gleich bleibt, also wenn jetzt immer bürgerliche Gesellschaft immer heißt, und auf der anderen Seite sich auch verändert in sich und so. Und gegenüber diesem Geschlechterverhältnis muss sich feministische Politik, also oder positioniert man sich ja mit bestimmten Anliegen und da, das meine ich mit Gegenstand, und da passiert auf eine Art, je nachdem wie man es betrachtet, immer wieder das Gleiche. Das Gleiche ist? Also damit meine ich, ich glaube, dass im Zentrum von feministischer Politik steht, und zwar, man kann es auf eine Art seit den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft, man kann das festmachen, man kann sagen, die ersten Frauenrechtlerinnen, die da im 18. Jahrhundert angetreten sind und dann gesagt haben, so rund um Französische Revolution oder sowas, aber wir wollen hier übrigens auch die gleichen Rechte haben, dass die auf eine Art relativ nah an dem dran sind, das glaubt man zwar nicht, aber Aber das glaubt man nicht, wenn man, also auf den ersten Blick, aber ich denke, man kann das schon zeigen, dass sie relativ nah dran sind an dem, was auch jetzt der feministische Impuls ist, nämlich der besteht meiner Ansicht nach darin, immer wieder zu sagen, wir Frauen sind in der gleichen, also wir sind genauso in der Lage, Subjekt, Objekt von Recht zu sein. Wir sind genauso in der Lage, über uns selbst zu bestimmen. Wir sind genauso in der Lage, Naturbeherrschung auszuüben und so weiter. Wir sind genauso in der Lage, Geschichte zu betreiben. Und wenn der Feminismus dauernd darin besteht, sich rein zu reklamieren, also überhaupt für sich selber die Fähigkeit zu reklamieren, ne, dann entsteht sozusagen dann entsteht eine Wiederholung, aber keine sozusagen sich fortschreibende Linie von Fortschritt oder sowas. Ne? Und dieses Verhältnis von Fortschritt und Wiederholung, das ist total interessant und das ist gleichzeitig ziemlich traurig. Aber könnte man das dann vielleicht die Schwierigkeit darin sehen, dass es sozusagen immer erstmal den Schritt gibt, so eine subjektive Handlungsermächtigung erstmal zu erlangen und das ist vielleicht bei anderen politischen Theorien vielleicht nicht in diesem Maße notwendig ist, sich sozusagen subjektiv immer zu ermächtigen, überhaupt da sich hinzustellen, zu reden, gehört zu werden, sondern dass es einfach so ein bisschen abstrakter von, ich sag jetzt mal von der eigenen Person, obwohl es sehr schwierig ist, aber also gleich in einer anderen Tradition einfach zu stehen und zu sprechen. Ich glaube, es ist vielleicht sogar konkreter und noch persönlicher, also dauernd zu sagen, ich bin aber auch in der Lage, intellektuell zu arbeiten. Ich bin aber auch in der Lage, sozusagen irgendwie, weiß ich nicht, was Wissenschaft zu machen oder Kritik zu üben. Und ich bin auch in der Lage, mich hinzustellen und zu sagen, so und so sieht die Welt aus oder so und so kritisiere ich sie und so will ich sie vielleicht nicht haben und so will ich sie haben und so weiter. Und wenn das die Geste ist des Feminismus, permanent sozusagen, dann dann entsteht sozusagen dieser Zusammenhang nicht, der Geschichte stiftet, sondern dann entsteht ein fragmentiertes immer wieder neu und jede Frau fängt von vorne an und jeder theoretische Ansatz in der feministischen Theorie arbeitet sich an dem ab, was zum Beispiel gerade in der Gesellschaftskritik oder in der Gesellschaftstheorie en vogue ist und wo es möglich ist, irgendwie anzuknüpfen. Und das heißt, dass immer wieder so ein neues Wir hergestellt werden muss und dass sozusagen zu dem alten Wir ist es natürlich auch schwierig, es sozusagen eine Brücke herzustellen. Ja. Okay. Deine These war ja auch, das hattest du vorhin schon kurz angesprochen, wir können ja auch mal so einen Namen nennen, dass Judith Butler so einen Bruch in den 90ern gemacht hat sozusagen und auch nochmal so sehr viel verschoben hat. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie halt sozusagen ja komplett weg ist von so einer Bewegungsgeschichte und halt eher so eine allgemeine Geschichte von Sex und Gender halt schreibt und erforscht sozusagen. Und der Feminismus halt eher nur in diesem politischen Part noch auftaucht. Also, dass sie sich gar nicht sozusagen auf Kämpfe oder andere Ansichten bezieht, sondern sozusagen so eine eher allgemeine Geschichte schreibt zu Sex und Gender. Ja, sie, oder wie würdest du den Bruch fassen? Also ich würde sagen, erstmal, sie fängt der Gender Trouble an, damit sie sagt, es gibt das Frauenbewegungswir nicht. Und es gibt ein Problem mit dem weiblichen Subjekt, das hier angenommen wird. Und das ist ja gar nicht so einheitlich und das ist ja viel brüchiger, als wir bis jetzt vermutet haben. Und insofern setzt sie sich erstmal ab von der Frauenbewegung. Und das wird ihr ja auch heftig zum Vorwurf gemacht, auch zu Recht, finde ich, dass sie da sozusagen auch ignorant ist. Und so. Und warum sie das tut, aber finde ich eine interessante Frage, weil sie wie kann man das am besten beschreiben? Also sie versucht ja, du hast gesagt allgemein, also sie Sie versucht eine Subjektkritik, Schrägstrich Geschichte, in einer Art und Weise, wo sozusagen schon in der Fassung dessen, was sie da beschreibt, die Möglichkeiten aufscheinen, dass es anders laufen kann. Hm. Und also sie knüpft an Foucault an und das tut sie aber nicht unkritisch, weil sie sagt, also Foucault hat ja jetzt nichts irgendwie explizit über das Geschlechterverhältnis erstmal geschrieben, also Sexualität und Wahrheit, und da kommt nichts über das Geschlecht vor oder Geschlechterdifferenz kommt da nicht vor. Und dann sagt sie, aber ich kann den Foucault deswegen brauchen, weil er den hartnäckig gegen alles, was sozusagen irgendwie vorgängig, gesellschaftlich vorgängig erscheint, weil er gegen das vorgeht und immer sagt, das ist aber schon ein gesellschaftlich immanentes. Und ihr zentraler Angriffspunkt ist ja, dass die Annahme eines biologischen Geschlechts, das sozusagen nicht gesellschaftlich hergestellt, konstruiert, wie auch immer sei. Also sie möchte, dass sie sagt, ich will dieses biologische Geschlecht, das fasse ich so, dass deutlich wird, sichtbar wird, dass es schon in sich geschichtlich, gesellschaftlich und so weiter ist. Und das erlaubt ihr dann was. So ja. Rum, ne? Und dass das so unpolitisch ist, also das finde ich gar nicht, weil sie ist ja, also sie hat einfach dann sozusagen so eine neue Phase von Frauenbewegung, oder das ist ja dann nicht mehr Frauenbewegung, sondern sie steht ja dann für eine ganze neue, sie steht für eine neue queere Politik. Ja. Mhm. Und sie ist da schon sehr rege, also sie äußert sich dann auch, sie macht aber irgendwelchen Kampagnen mit und ich weiß nicht was. Also so ihr Hauptberuf ist, Theoretikerin zu sein, so rum. Aber sie hat mit dieser, mit ihrer Art und Weise, Gesellschaft und Geschlecht zu denken, hat sie eigentlich auch so eine Art Geschichte wieder unmöglich gemacht. Also, und es war auch, ich erinnere mich an viele so Diskussionen, wo es darum geht, zu sagen, nee, das geht doch nicht, wir können ja überhaupt nicht mehr solidarisch handeln, wenn wir die Butler jetzt ernst nehmen. Und obwohl da es ja auch immer sehr stark gemacht hat, dass es trotzdem möglich ist, ja, klar, sozusagen ist ja, an Themen genau, oder an ist, konkreten ist, Fragestellungen genau, sich genau, zu verbünden und genau, Allianzen zu schmieden. Also ja, das hat sie also, ja schon hervorgehoben. Ja, ja. Also ich fand halt sozusagen, also das Unpolitische ist vielleicht jetzt so ein bisschen krass ausgedrückt, aber eher dann sozusagen nochmal in Bezug, ja, ich weiß nicht, so zu älteren oder radikaleren Schriften aus den 70ern, die ja so sozusagen immer so ein Gesellschaftssystem und die Ökonomie im Blick hatten und sie sich dann ja eher sozusagen wie wird Geschlecht hergestellt hat, genau. In erster Linie bezieht und die Ökonomie auch erstmal ein bisschen an Rand stellt. Ja. Dass das natürlich nicht auszuschließen ist, ist ja klar, oder dass es auch eine Rolle spielt in dem, wie Geschlecht hergestellt wird. So, aber dass das sozusagen da auch nochmal ja so ein bisschen ausgeklammert wird und dass jetzt erst, weiß ich nicht, seit 5, 6 Jahren auch wieder überhaupt so Versuche entstehen, sozusagen Queerfeminismus und Ökonomiekritik wieder zusammenzukriegen. Ja. Also mein Eindruck ist ja, dass das ganz lange Zeit immer nur ja so ein bisschen, also wenn man es überspitzt sagt, darauf hinauslief, halt zu gucken, wie viele Geschlechter gibt es, was sind so performative Strategien oder so, und das aber gar nicht sozusagen so das große Ganze mehr im Auge gehabt wurde, sondern eher wirklich, dass es halt immer alles kleinteiliger wurde, so die Blicke auf mögliche Geschlechterherstellung und Strategien da drin und gar nicht mehr so okay, wir haben jetzt hier eine Gesellschaft, da sind die und die Dynamiken, da gibt es Kapitalismus, da gibt es das Patriarchat und da gibt es auch sowas wie ein Geschlechterverhältnis, was unter diesen und diesen Bedingungen funktioniert oder so. Ja, kleinteiliger und allgemeiner zugleich. Ich glaube, das ist so eine... Das ist fast wie, also kommt mir immer noch vor wie ein Rückzugsgefecht. Also, dass die Butler ist, also zumindest in Deutschland groß geworden, also oder bekannt geworden und immer mehr rezipiert worden, parallel mit einem politischen Niedergang der Frauenbewegung. und eine Art Rückzug in die Akademien. Mhm. Und übrig geblieben ist davon sozusagen eigentlich nur noch der so ein Hinweis. Justin Mann, der hatte da mal so eine These zu Butler gehabt, die hat mir gut gefallen, über die gemeint, es ist eigentlich eine einzig große Erinnerung daran, dass es anders sein könnte. Und er hat das ganz schön gesagt, er hat gesagt, ein Tomatenwurf hat das die gleiche Funktion aber auch erfüllt. Wo ja zum Beispiel, also wo wir gerade beim Tomatenwurf sind, wir hatten mal Helke Sander eingeladen, die ja den Tomatenwurf gemacht hat damals. Ja. Die möchte heute nicht mehr so gerne als Feministin angesprochen werden. Also die Distanz, ja, die hat da auch sozusagen so, ja, also sie möchte sozusagen, also das ist ein Part ihrer Geschichte, aber da möchte sie jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber reden oder so sozusagen auch Beziehungen herstellen zu Generationen nach ihr oder so. Sie will ja jetzt eher so sozusagen als Filmemacherin und Buchautorin gesehen werden, die auch, ja, ein bisschen im feministischen Kontext, aber möglichst außerhalb sozusagen auch funktioniert. So. Vielleicht ist das parallel zu diesem, dass da permanent Frauen sagen, ja, also ich bin ja keine Feministin, aber da interessiert sich dann einfach niemand mehr. Das ist genauso wie an der Uni, wo dauernd Frauen sagen, so ich mach die Büste, ich will das Etikett nicht haben, weil ich bin abgestempelt, sonst kann ich vergessen. Also ich kann irgendwo bei den schrumpfenden Gender Studies dann irgendwie unterkommen, aber das war's dann auch, ne? Aber warum ist es sozusagen immer so eine marginale Geschichte geblieben? Also es sind ja schon sozusagen Teile feministischer Politik in der Mainstream-Politik angekommen. Also natürlich auch alles so verkürzt und ein bisschen verdreht, wie in der Gleichstellungspolitik oder wenn man sich jetzt diese Diskussion um Frauenquoten und so anguckt. Aber es ist ja nur sehr kleine Versatzstücke und die halt irgendwie anknüpfungsfähig waren. Weil ich glaube, also ich denke, das wundert in dem Moment, wenn man die Fortschrittsperspektive einnimmt. Also wenn man sozusagen, also die wichtig ist auf der einen Seite, aber ich habe das in irgendeinem Seminar, fiel mir das auf, dass wir immer mit immer noch sprechen. Ja? Wir sagen, immer noch haben Frauen folgende Nachteile im Job, immer noch sind 20% Lohndifferenz, immer noch entscheiden sich zu wenig Mädchen für Naturwissenschaften und Technik und so weiter, was sozusagen ja beinhaltet, es könnte anders sein. Und es gibt einen Bezug auf irgendwas, es wurde schon mal festgestellt. Es wurde schon mal gekämpft drum, ja. So, und man geht irgendwie davon aus, dass sei auch was erreicht worden. Es sind ja auch bestimmte Dinge erreicht worden, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, rein auf einer legislativen Ebene guckt und so weiter. Aber andererseits sind sozusagen mit diesem immer noch, ist wirklich jede frauenemanzipatorische Bewegung oder Impulse sind tatsächlich auch immer schon so angetreten, dass es doch ein Skandal ist, dass jetzt unter den Bedingungen sozusagen, die eigentlich versprechen würden, dass es hier keine Geschlechterdifferenz gibt, die irgendwie sich sozusagen massiv auswirken würde oder sonst irgendwas, ist es ein Skandal, dass es aber immer noch anders ist. Und ich denke, so hat die zweite Frauenbewegung ja auch angefangen. Das sind alle Forderungen, die mit denen die erste angetreten war, erfüllt gewesen. Jede. Also Wahlrecht, Möglichkeiten zu arbeiten, Universitätsstudium, Ausbildung etc. Und dann war aber klar, das hat aber jetzt nichts grundsätzlich an der Unterlegenheit geändert. An der emotionalen, an der sexuellen, an der gesellschaftlichen und so weiter. Ja. Und ich denke, so kommt das, so kommt sozusagen das zustande, dass wir auf der einen Seite diese, sozusagen, es gibt die Quotendiskussion im Bundestag, es gibt eine Bundeskanzlerin, so könnte man ja auch sagen, das sei ein Faktum und ein Fortschritt, ist es auch auf eine Art, ne? Aber gleichzeitig merken wir so, die Kehrseite davon ist, ich würde das gar nicht, also vielleicht mal nicht als Fortschrittsgeschichte, sondern sozusagen als Geschichte von zunehmendem Verhängnis schreiben, sind die Geschlechtsidentitäten so einzementiert, so fest einzementiert, wie nur was. Ne? Wir reden, also ich finde, das merkt man ja auch an der Sprache der Kritik, ne? Wir reden über Geschlechtsidentität. Also das rückt uns ja noch viel näher auf die Pelle als die Geschlechterrolle, über die man in den 1970ern so, ne, eine Rolle kann man abgeben, Rollen, die spielt man auf der Bühne und danach ist das nicht mehr so. Aber eine Geschlechtsidentität, wo gibt es da einen Ausweg raus? Ja, das ist ja schon alles. Das hat, also, sozusagen, hat sich in uns rein gefressen. Ja, ich meine, es ist natürlich nie was Äußerliches gewesen, aber jetzt die Worte zeigen schon an, dass hier überhaupt nichts sich geändert hat, auf eine Art, gar nichts, also sozusagen, sondern dass es gar keinen Ausweg raus gibt. Und dann an so einer Stelle, wo es um Geschlechtsidentitäten und sowas geht, dann zu sagen, dann da auf die Herstellung des Geschlechts zu fokussieren, das finde ich schon sehr folgerichtig. Mhm. Und zu sagen, nee, da fängt es doch grundsätzlich mal an. Mhm. Also wobei, wie die Butler das tut, das finde ich nicht besonders schlau, aber dass sie das tut, das kann ich verstehen. Und wie ließe sich eine Position da drin verändern, die nicht immer sozusagen sich einklagt oder sagt immer noch, also die ein Stück weit selbstbewusster und daherkommt und irgendwie ja jetzt auch ein bisschen selbstverständlicher sich sozusagen auf historische Wirs, wie auch immer konstruiert sie waren, beziehen kann und mag. Also ich glaube, dass also das mit dem Selbstbewusstsein, das wird uns nicht zufliegen. Ja, das schade eigentlich. Ich weiß nicht, ich dachte dann immer, also so ein paar Bedingungen für feministische Kritik, vielleicht erstmal sowas anzunehmen wie, der Zug der Zeit ist nicht unser Verbündeter. Es wird nichts besser, es gibt keinen Fortschritt. Vielleicht das mal anzunehmen. Also nur mal als so, und dann zu sagen, gut, ganz stimmt das nicht, aber auf eine Art stimmt es doch. Und vielleicht mal so die Frage, also einfach umzudrehen, wieso ist es dann immer wieder? Hm. Und das ist kein Aufgeben des Einklagens, das ist unmöglich. Hm. In dem Moment, wo man das Einklagen aufgibt, will man auch überhaupt nichts mehr. Ja. Ist vorbei, ne? Also es gibt immer wieder, ne, so zum Beispiel so einen klassischen Einwand, den gibt es seit den 70er Jahren und der ist nicht tot zu kriegen. Ne? Das ist, der lautet ungefähr so, dem Kapital, also jetzt in den linken Diskussionen, dem Kapital sei das doch egal, wer fürs arbeitet, vom Kapital her betrachtet, sei das Geschlechterverhältnis doch unnötig. Ich höre das immer wieder. Okay. Permanent. Also ich vor ein paar Jahren in einer Textsammlung von der Organisation Junge Linke habe ich das letzte Mal gelesen, wo sie dann sagen, aber so sehr eine solche sexistische Politik auch zu kritisieren, ist das Geschlechterverhältnis, das Verhältnis zwischen Ungleichen ist für das reibungslose Funktionieren des Kapitalismus nicht zwingend notwendig. Punkt. Mhm. Und das kommt permanent vor. Und das ist zum Beispiel, also ich nehme das nur mal als Beispiel, also da muss man dann sagen, das hat im Kapitalismus noch niemand erklärt, das ist der totale Unsinn, weil ja. Man muss einfach nur fragen, was die Voraussetzungen sind, dass das Kapital sozusagen vor sich hin prozessieren kann und, ja. Und dann kommt man schon wieder aufs Geschlechterverhältnis, aber das nur als Beispiel dafür, dass da gar nichts, ne, auch im Denken sich gar nichts groß getan hat bei sowas. Und ich glaube, dass feministische Kritik das berücksichtigen muss. Und zwar also nicht nur berücksichtigen, sondern das also richtig, also annehmen muss. Das ist eine Bedingung, ich sage jetzt dann immer feministisches Wir, unserer Kritik. Und dann glaube ich auch, dass die Geschichtslosigkeit, die dann auch heißt, wir können nicht unsere eigene Geschichte schreiben und so weiter, dass man die auch ziemlich ernst nehmen muss, dass ich dachte mir das mal, als ich mir die Aufklärer angeguckt habe, wenn die, also in der Philosophie, in den philosophischen Kategorien ist da kein Platz fürs Geschlecht, kommt nicht vor. Mhm. Und wenn dann aber irgendeiner von den Aufklärern doch irgendwas schreibt über Frauen, also mein Material ist dann häufig Rousseau und sagen wir mal, der erzählt dann was über, wie das Mädchen werden soll oder wie das Mädchen wird im Emile zum Beispiel, die idealtypische Frau Sophie, wie die wird. Und das ist ganz interessant, weil er kann das nicht regelrecht bezeichnen. Mhm. Also es gibt keine sozusagen strengen Kategorien oder keine Kategorien im strengen Sinn dafür. Und das ist immer schon passiert, dass das Mädchen mädchenhaft ist. Mhm. Und die Abhängigkeit sozusagen der Frauen ist niemals irgendwann mal geschehen, sondern sie war immer schon da. Und sie hat keine Geschichte. Und wenn man, glaube ich, auf diese Art sozusagen keine Geschichte hat, also wenn es keine Geschichte des Weiblichen gibt und es nutzt uns auch nichts, dann zu sagen, wir wollen sie schreiben. Also klar nutzt das was, aber wenn man mal davon ausgeht, dann kann man auch nicht wirklich eine machen, sondern dann, so wie wir vorher gemeint haben, besteht die kritische Praxis dann darin, immer wieder zu belegen, dass wir aber sehr wohl können. Also das meine ich mit, man muss diesen Zwang zur Wiederholung ganz ernst nehmen, auch wenn das tödlich langweilig ist. Aber man bleibt ja immer in der gleich schlechten Position quasi. Ja. Also, ja. Man kommt da irgendwie nicht raus. Nee, davon würde ich auch erstmal ausgehen. Es gibt kein Raus, ja. Ja. Nicht so rosige Aussichten. Ja. Ach so, ich kann da vielleicht noch ein paar... Nee, das ist... Nee. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wenn jetzt nur die richtige Position zu finden sei und nur die richtige Beschreibung des Geschlechterverhältnisses irgendwie darauf wartet, entdeckt zu werden und wenn wir es sozusagen in der Kritik nur irgendwie mal richtig gegriffen bekommen, dann würde es irgendwie besser werden oder sowas. Und dann gäbe es einen Fortschritt und dann würde sich das Unglück mal auflösen. Das finde ich viel zu... Das erzeugt einen viel zu großen... Also Druck, da gibt es nur Scheitern dran. Da ist, sagt man dann irgendwann, ich will jetzt nicht mehr Feministin sein. Ne? Man trägt die Auseinandersetzungen in feministischen Zusammenhängen, glaube ich, dass sozusagen die bestimmte Form, die das annimmt, die hat was damit zu tun, mit dem es nervt, dauernd, also die Dinge nicht in den Griff zu bekommen. Und es nervt, also woran liegt das dann, dass halt irgendwie die eine Genossin mir nicht Folgendes berücksichtigt und dann bei dieser oder jenen Demo nicht entschlossen genug oder sowas, und so ist das nicht. Also deswegen bin ich immer bei dieser Frage, was wäre da die richtige Strategie? Im Allgemeinen würde ich immer sagen, eine dritte Frauenbewegung. Ja, so das ist, ja. Das also würde auf jeden Fall die Bedingungen... gesprochen, sozusagen die dritte Welle, die so in den 90ern und jetzt 2000er Jahre angefangen hat. Aber die ist natürlich, so nehme ich es wahr, auch so sehr separatistisch sozusagen oder sehr individuell so. Ja. Also es gibt ja jetzt ja nicht so eine Bezugnahme oder selten sozusagen auf feministische oder queerfeministische Geschichten in anderen Städten oder in anderen Ländern oder nur sehr partiell sozusagen. Es funktioniert ja dann nur im kleinen Rahmen. Und meine Überlegung aber eher so sozusagen mit der Positionsveränderung ging nochmal eher in die Richtung, jetzt vielleicht nicht gleich das Richtige zu finden oder die richtige Kritik zu formulieren, sondern dass ich mir eher vorstelle, aber also ständig zu sagen, immer noch, ja, aber, ist ja eine total nervige Position oder so eine sehr und die irgendwie... Ja, man kann natürlich fragen, wie das immer noch zustande kommt. Ja, also da irgendwie so ein bisschen die Position weniger nervig oder vielleicht auch ein bisschen stärker für die Fragenden oder Einwurfhabenden so umzugestalten oder also so. Das, ne? Das nervt ja immer sagen, nee. Also das, was mich froher macht, ist dann zu fragen, was sind die Bedingungen dieses Verhältnisses zwischen immer noch und immer wieder. Und festzustellen, dass es nicht die Schuld von mangelndem politischem Engagement oder sowas ist, dass hier sozusagen die feministische Kritik jetzt sowohl in ihren eher bewegungsorientierteren Ausprägungen als auch in der Theorie sozusagen, dass man da Ping-Pong spielt. Zwischen Einklagen und dem, was wenig Spaß macht, weil es immer wie Jammern klingt. Ja. Und man will ja eigentlich schon längst woanders sein. Genau. So. Schon ja. längst, verdammt nochmal, wieso ist es so nicht? Ja, ja, und dieses Jammern und ist ja auch eine sehr schwache Position in der allgemeinen Wahrnehmung. Und so. Die andere Seite heißt aber immer, es ist ja eh schon alles passiert, es geht uns ja wesentlich besser, als unseren Müttern gegangen ist und als unseren Großmüttern sowieso. Ja. Wir haben doch schon so viel erreicht, es ist doch gar nichts mehr notwendig. Ich bin doch keine Feministin, brauchen wir nicht, wir haben eine Bundeskanzlerin und so weiter. Und zwischen diesen beiden Optionen, also das ist natürlich dann die stärkere, das und da würde ich sagen, etwas heißt stärker, aber das kann man sich lange vorreden und dann hat man vielleicht eine Weile, schafft man es sozusagen, das Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten, aber irgendwann kracht das dann wieder und dann schwenkt man wieder aufs Einklagen ein und einfach zu sagen, das ist nicht so, so geht die Bewegung. Sozusagen, dass die Position des Geschlechterverhältnisses in der und zur bürgerlichen Gesellschaft oder die Produktion des Geschlechterverhältnisses bringt diese beiden Positionen hervor. Und mir das anzugucken, das finde ich jetzt befriedigender, als mich auf die eine oder andere Position zu stellen. Okay. Ja, herzlichen Dank. Bitte gerne. Ein schönes Schlusswort.